1 Live. Plan B. Mit Klaus Vieh. Ich wünsche dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Albträume. It's a Monday night, I'm coming home like it's Friday. Live every day high, burning kush on the highway. On my way to recall to make it final in the morning. Forgetting to study up for my final in the morning. Fuck it, it's only your final end. Plus it's boring, however, Tyler's back hitting spinals when the chords end. Skeleton, elephant, golden elements, bezeling. We spit because we're sick and irrelevant to your relevance. I'm coming down, but not from my high. I should live in the plane, shit, I feel that fly. It's a bird in the clouds, in the sky, it's a plane. Nah, ho, squash quote, it's that gal Mary Jane. She wants to retreat from this pack, swisher sweet. The taste of it is regular, she make the swisher sweet. From time to time, I got a dish of Keith. Cause when she in the grieving, wanna leave, I let her leave. Burn. I see the world, it's in my hands. I see these girls, two of them in my plans. Take a dose of my primo emo kilograms. Take a dose of my primo emo kilograms. I see the world, it's in my hands. I see these girls, two of them in my plans. Take a dose of my primo emo kilograms. Take a dose of my primo emo kilograms. Left brain, left brain. Ah, future wolf gang. Yellow hype, black and white. Giving at your motherfuckers. Sipping on that scissor. Florida, Texas boys. My name's up in Houston. Chugging up the deuces. Albträume. Wenn sich unsere Wege zu später Stunde trennen, verabschieden sich manche Leute mit den vermeintlich besten Wünschen von mir. Träum schön, sagen sie ganz arglos, oder aber süße Träume. Gelegentlich höre ich auch träum schön weiter, wenn die wüssten. Mit schönen Träumen nämlich ist es bei mir zumeist nicht weit her. Offen gestanden, ich bin heilfroh, wenn ich die paar Stunden Schlaf, die ich mir täglich nehme, weitgehend ganz ohne Traum verbringen kann. Häufig freilich kommt genau das anders und fängt in aller Regel völlig harmlos an. Letztens etwa befinde ich mich kaum, dass ich die Augen geschlossen habe, inmitten meines Traums in einer mit Pinien und Palmen bewachsenen Gegend irgendwo am Meer. Die Sonne scheint, es ist wirklich warm und ich sitze hinter dem Lenkrad eines Wagens der absoluten Luxusklasse. Neben mir auf dem Beifahrersitz liegt die aktuelle Ausgabe irgendeiner Tageszeitung. Auf der Titelseite prangt mein ureigenes Konterfei. In diesem Traum nämlich bin ich Boxer und habe in der letzten Nacht einen der beiden Klitschko-Brüder bereits in der dritten Runde umgehauen. Welchen von beiden nun genau, ich kann es nicht sagen. Am Ende womöglich beide. Erst den einen, dann den anderen. In Träumen ist so etwas bekanntlich keine sonderlich große Kunst. Notfalls weist man nach zwei schweißtreibenden Kämpfen auch noch den jungen Joe Frazier als dritten gleich mit in die Schranken. Alles kein Problem und alles gut soweit. Wenn da nicht plötzlich jemand mehr säße hier in diesem Traum, jemand, der eben noch dort auf dem Beifahrersitz garantiert nicht saß. Albträume. Wie aus dem Nichts erscheint neben mir auf dem Beifahrersitz plötzlich eine blonde Frau. Uralt. Weit über 100 Jahre mag sie sein. Fahren Sie, junger Mann, herrscht sie mich an. Bringen Sie mich aus der Stadt heraus. Warum, frage ich, und erfahre, dass die Frau ihren 94-jährigen Sohn erschossen hat, der sie mit einer gleichaltrigen Geliebten offensichtlich hatte verlassen wollen. Fahren Sie endlich, herrscht die Alte mich erneut an, und dann passiert, was ich an Träumen generell hasse. Ich komme nicht voran. Nichts geht plötzlich mehr. So heftig ich das Gaspedal auch durchtrete, der Wagen steht auf der Stelle. Das Gesicht der Alten verzieht sich zu einer hässlichen Fratze. Fahr, du Mistkerl, zischt sie. Dann öffnet sie ihre Handtasche, zieht einen Revolver heraus und drückt ihn mir in die Seite. Ich muss dich leider umbringen, sagt sie nun. Ihre Stimme ist tonlos und kalt. Dann knallt es, ich spüre den Schmerz, lebe aber merkwürdigerweise irgendwie weiter und nun ja, erwache. Es dauert eine Weile, bis ich klar zwischen Traum und Nicht-Traum unterscheiden kann. Als ich spüre, dass ich wirklich noch lebe und völlig unversehrt bin, richte ich mich auf und sollte mich eigentlich doch ein wenig freuen. Stattdessen aber fluche ich wie ein Rohrspatz. You ask my Albträume. Wenige Nächte später kommt es zu einem ganz ähnlich gelagerten Vorfall wie dem eben beschriebenen. Und ich wünschte, es wäre erneut die uralte blonde Frau, die mir irgendwie ins Gehege kommt. Ich wüsste dann nämlich, gleich wird sie ihre Handtasche öffnen, einen Revolver hervorziehen und mich damit erschießen. Ganz so wie beim letzten Mal. Ich könnte mich glatt daran gewöhnen. Es täte am Ende vermutlich gar nicht mehr sonderlich weh. Doch die Dame bleibt diesmal außen vor. Stattdessen erscheint im Gedränge einer Party im dritten Stock einer Wohnung in Regensburg plötzlich ein hagerer Mann um die 40 und stellt sich vor als Manager einer deutschen Rockband aus Braunschweig. Deren Musik ich, so klagt er mich nun an, zum Zeitpunkt ihres Erscheinens damals kategorisch ignoriert hätte. Er öffnet sein Jackett und zieht aus der Brusttasche einen Revolver. »Ich muss dich leider umbringen«, sagt er dann. Und eine kahlköpfige Frau, die unmittelbar hinter ihm steht, zischt: »Nun mach schon, leg den Mistkerl endlich um.« Es könnte sich dabei um Sinéad O'Connor handeln. Womöglich auch Grace Jones. Nein, ich bin mir fast sicher, dass es Skin ist. Die Sängerin dieser schrecklichen Bands, Kranke Nancy. Egal. Ich versuche jedenfalls durch die dichten Reihen der umstehenden Partygäste hindurch zu türmen. Ohne jeden Erfolg, freilich. Ohne auch nur den kleinsten Raumgewinn. Ich komme einfach nicht voran. Der Kerl, seines Zeichens Ex-Manager, feuert wie von Sinnen und brüllt mich mit den Worten an: Stirb langsam. Was ich dann noch tue. So langsam allerdings, dass ich darüber erwache und feststelle, hier, wo ich jetzt bin, gibt es gar keine Party. Es herrscht völlige Stille. Und das Bett, in dem ich liege, steht ganz sicher nicht in Regensburg. Ich könnte vermutlich Dutzende von weiteren Beispielen für Träume mit dem immer gleichen Muster, mit dem für mich immer gleichen tragischen Ausgang anführen. Und das Schlimme daran, es kann, so jedenfalls meine bisherigen Erfahrungen, offensichtlich jeder sein, der zum Ende des Traums hin eine Schusswaffe zieht und mir mein baldiges Ende ankündigt. Sogar ein längst abgetretener Ex-Fußballer aus der dritten Liga, mit dem ich damals nie auch nur ein persönliches Wort gewechselt hatte, hat mir letztens die Kugel gegeben. Paul Jaschke. Im Grunde ein, nach meiner Erinnerung, hochsympathischer Kerl. Ehemals Verteidiger. Sein Vorwurf an mich, kurz bevor er abdrückte: Ich hätte ihn im Verbund mit anderen aus dem Publikum bei etlichen Spielen damals als Wanderdüne bezeichnet. Zerknirscht musste ich einräumen, dass das so tatsächlich stimmte. Kaum hatte ich das eingesehen, gab es den mir längst vertrauten berühmten Knall und ich wachte schweißgebadet auf. Freunde haben mir nun zuletzt geraten, ich solle dringend meinen Arzt aufsuchen. Keine schlechte Idee, habe ich mir daraufhin gedacht und genau den dann auch prompt kontaktiert. Pummel. Dr. Elvis Pummel. Ich kenne diesen Dr. Pummel nun schon lange. Erstmals aufgefallen war er mir bereits weit vor seiner Arztkarriere als Straßenmusiker in diversen Fußgängerzonen. Leute, die ihn damals besser kannten als ich, hatten mir zudem ehrfürchtig zugeflüstert, Pummel habe sogar einmal den Preis als landesweit schlechtester Luftgitarrist gewonnen. Ein schlechter Luftgitarrist muss nicht unbedingt ein schlechter Arzt sein, hatte ich mir irgendwann später gesagt und dann auch erstmals seine Praxis aufgesucht. Nun also stand ich wieder da und berichtete Dr. Elvis Pummel von meinen Albträumen. Albträume. Dr. Pummel betrachtete mich und sagte: Mach mal Plauze. Ich wölbte meinen Bauch, so gut es ging, und Pummel betastete ihn. Gut, sagte er, Plauze jetzt bitte einziehen. Nachdenklich ging er zu seinem mächtigen Schreibtisch und ließ mich einfach mitsamt meinem freien Oberkörper etwas ratlos in der Mitte des Behandlungszimmers stehen. Dann nahm er etwas Schachtelartiges in die Hand und kam erneut auf mich zu. Ich dachte im ersten Moment, Pummel würde mir nun irgendwelche Tabletten in die Hand drücken. Tabletten? Weit gefehlt. Ich gebe dir mal meine neue CD mit, sagte er, drückte mir genau die in die Hand und verlor sich in einigen Erklärungen. Du wirst also jede Nacht vor dem Einschlafen einen meiner Songs hören, sagte er abschließend. Das müsste eigentlich helfen. Ich bedankte mich, verließ die Praxis von Dr. Elvis Pummel, fuhr nach Hause, wurde irgendwann müde, hörte einen seiner Songs und fiel in tiefen Schlaf. Ohne jeden Horrortraum. Nach einer Woche meldete ich mich telefonisch bei Pummel und jubelte: Elvis, es hilft. Es hilft tatsächlich. Hey, Elvis Pummel. And again, a bunch of shit on Rhythm Island Records. Well, I see you walking down the streets at night. If you don't care about me, I like to wish and hold you tight. Don't care about me, then ride and ride and ride. I like to kiss and hold you tight. You don't care about me. I walk in all these streets at night. You don't care about me, and ride and ride and ride. Kiss and hold you tight. You don't care about me. I like to wish and hold you tight. And don't mind me. That ain't right. It ain't right. It ain't right. Alex has blue eyes. Well, who cares? No, I don't know. Somewhere cry, well, who cares? No, you don't. Ja, es half. Nacht für Nacht nahm ich unmittelbar vor meinem Schlaf einen Elvis-Pummel-Song zu mir, schlief glücklich ein und wachte ebenso glücklich wieder auf. Wenige Wochen später allerdings stellte sich dann ein neues, viel schlimmeres Leiden ein. Sobald ich nämlich das Haus verließ, witterte ich hinter jeder Ecke, hinter jedem Mauervorsprung, hinter jedem Baum eine tödliche Gefahr. Mehr und mehr stieg in mir die Gewissheit hoch, jemand wolle mich in meinem tatsächlichen Leben kompromisslos aus dem Weg räumen, umlegen also. Mein Gang veränderte sich. Ich duckte mich fortwährend, hielt mir die Hände schützend vors Gesicht und sprang hinter jeden Wagen, der am Straßenrand parkte, weil ich glaubte, von irgendwoher richte jemand ein Gewehr auf mich. Passanten, die das mitbekamen, blieben irritiert stehen. Freunde beobachteten die Entwicklung mit Sorge. Einer fragte mich, ob ich Feinde hätte. Feinde? Ein anderer bemerkte, meine Sendungen seien zuletzt ziemlich schlecht gewesen. Es könne vielleicht tatsächlich so sein, dass mich womöglich deshalb jemand aus dem Weg räumen wolle. Andere bestätigten das prompt. Stimmt, sagten sie, die Sendungen sind echt scheiße. Eine Frau sagte, du spielst immer so komische, langsame Musik. Am Ende darfst du dich wirklich nicht wundern, wenn jemand plötzlich vor dich hin tritt, abdrückt und sagt, stirb langsam. Mir wurde Angst und Bange, als ich diese Ausführungen hörte. Panik ergriff mich und plötzlich wurde mir klar, jetzt kann nur noch einer helfen. Dr. Elvis Pummel. Ven, vamos, a que se haya llenado. Träume. Ich rief Dr. Elvis Pummel erneut an und schilderte ihm meine Nöte. Pummel grummelte zunächst ein wenig vor sich hin. Dann sagte er, mach mal Plauze. Wie bitte, fragte ich, Plauze, hier am Telefon? Ja, sagte er und erkundigte sich wenige Sekunden später, kannst du irgendetwas Ungewöhnliches feststellen? Nein, nichts, sagte ich, alles wie immer. Gut, sagte Pummel. Wenn du beim nächsten Mal vors Haus gehst, nimm meine CD und stecke sie dir in die linke innere Brusttasche deiner Jeansjacke. Dann trägst du sie als Schutzschild gewissermaßen unmittelbar vor der Herzpartie mit dir herum. Und glaube mir, es gibt definitiv kein Geschoss, welches eine Elvis-Pummel-CD zu durchschlagen in der Lage wäre. Gut, sagte ich, bedankte mich für den fernmündlichen Ratschlag und ging vors Haus. Etwas Erstaunliches geschah. Meine Angst war urplötzlich wie weggeblasen. Ich war von einer Minute auf die andere komplett beschwerdefrei. Tatenfreudig warf ich mich ins anstehende Wochenende. We'll be right back. Albträume. Tatenfreudig warf ich mich ins anstehende Wochenende und landete auf einer Gartenparty mit bestimmt weit über 100 Gästen. Die Stimmung dort war sehr ausgelassen, zunächst jedenfalls. Plötzlich allerdings entdeckte jemand, dass der Grill eine Zeit lang unbeobachtet geblieben und das ganze Fleisch zwischenzeitlich verbrannt war. Fast zeitgleich betrat ein sichtlich verwirrter Fremder den Garten und berichtete, er habe draußen auf der Straße gerade eine Katze über. Weiter konnte er nicht sprechen, denn in diesem Moment brach die Gastgeberin von Schreikrämpfen geschüttelt zusammen. Meine Katze, schrie sie ein ums andere Mal. Meine Katze. Jemand versuchte sich an einem schlechten Scherz. Jetzt, wo sie tot ist und das Grillfleisch verbrannt, könnten wir ja sie stattdessen. Weiter kam er nicht. Ein anderer Gast nämlich streckte ihn mit der Faust zu Boden. Nun entsann sich ein regelrechter Tumult, in dessen Verlauf etliches zu Bruch ging. Darunter auch der eigens in den Garten verfrachtete Laptop mitsamt der darauf platzierten Musik. Als sich die Gemüter endlich beruhigten, schrie jemand Musik. Doch es gab keine. Nirgendwo. Zögerlich griff ich in meine Brusttasche und zog meine Elvis-Pummel-CD hervor. Die immerhin konnte man ja noch abspielen, was dann auch geschah. Doch nun wurde es erst richtig merkwürdig. Alle Anwesenden fielen urplötzlich in tiefen Schlaf. Auch mir wurde zunächst ganz schwindlig, dann verlor ich das Bewusstsein. Und nicht nur das, wie aus heiterem Himmel hatte ich plötzlich erneut einen Traum. Darin befand ich mich in der Praxis von Dr. Elvis Pummel. Mach mal Plauze, hatte der gerade zu mir gesagt. Nun verfinsterte sich sein Gesicht. Du hast meine CD zur Unterhaltung dieser jämmerlichen Brut aus der Tasche gezogen, zündete er nun, hielt plötzlich einen Revolver in der Hand und fuhr fort. Ich muss dich leider umlegen. Pummel, mach keinen Scheiß, hörte ich mich noch sagen. Dann gab es einen lauten Knall. Ich wurde wach, betastete mich, fühlte mich unversehrt, verdammt lebendig und wollte schon laut fluchen. Dann aber besann ich mich. Gute Nacht, hörte ich mich sagen, und gute Gespräche, gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. The end, and here's Captain Elvis Pummel. And I want you to thank you be here on this little ship. It was really a pleasure to join you. And I hope you stay tough and sail your ship alone with every dream you own. And maybe we see us next year, maybe on another label. And I want you to remember to join the Pummel Army, because the Pummel Army soldier is always happy and strong. So until then, I say goodbye and auf Wiedersehen. day.